Der 65. Geburtstag, ist das etwas, auf das Sie stolz sind, oder hat das etwas Angsteinflößendes? Yeah, of course it's scary. You know, I never expected to be 65, you know. Natürlich ist das angsteinflößend. Ich habe schließlich nie erwartet, dass ich mal 65 werde. Obwohl, als ich 20 war, hatte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt die 35 schaffe. Und in dem Alter hältst du jeden über 30 für deinen Feind. Wirst du aber 27, ist 30 dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Je näher du dem Berg kommst, desto deutlicher erkennst du den, der dahinter liegt. Zu Ihrem 50. Geburtstag haben Sie eine große Party in Los Angeles geschmissen, bei der Metallica unter dem Namen The Lemmys aufgetreten sind. Was planen Sie diesmal zu diesem Anlass? Gar nichts. Ich werde mich in Las Vegas verstecken. Das mache ich schon seit Jahren. Und zwar immer zu Weihnachten. Deshalb können Sie sich auch keine Überraschungen für mich einfallen lassen. Ich sage niemandem, in welchem Hotel ich bin. Obwohl, vielleicht fahre ich diesmal auch nach Reno. Einfach, um Sie an der Nase herumzuführen. Las Vegas zu Weihnachten? Das klingt eher deprimierend. Why? Warum? Wer fährt da über die Feiertage hin? Sind das nicht nur Familien mit Kindern? Nein, Leute mit Kindern bleiben zu Hause. Da sind jede Menge Singles, genau wie ich, was sehr praktisch ist. Dann musst du nur sagen, hallo Baby, wie ich sehe, bist du auch nicht verheiratet. Da hast du sofort eine Gesprächsgrundlage. Hallo Baby, I see you're not married either. Ah, see talking point right away, you know. Werden Sie mit 65 irgendetwas an Ihrem Lebenswandel ändern, also sich gesünder ernähren, oder werden Sie das Alter einfach ignorieren? Ich werde es ignorieren. Bislang hat das funktioniert. Sie machen das jetzt schon so lange, dass man sich fragt, warum Ihnen das Musikgeschäft eigentlich nie langweilig wird. Weil es immer anders ist. Und zu Hause bleiben ist immer dasselbe. Im Ernst, auf Tour bist du jeden Abend an einem anderen Ort. Und da ist immer Abwechslung. Eben unterschiedliche Orte, ein unterschiedlicher Vibe und unterschiedliche Leute. Das ist gut. Aber wenn du zu Hause bleibst, wen siehst du da? Dieselben Leute, die du letzte Woche gesehen hast. Dann ist Rock'n'Roll sowas wie eine Mission oder ein Auftrag? Das ist er wirklich. Es ist eine Berufung, wie das Priesteramt. Also, du tust es nicht, weil du willst. Oder höchstens am Anfang. Denn das Rock'n'Roll-Business ist genauso schlecht wie alle anderen. Außer, dass du da keine vernünftige Gewerkschaft hast. Insofern musst du dich entscheiden, ob du dich mit dem ganzen Mist auseinandersetzen und weitermachen willst oder lieber an der Metallpresse arbeitest. Ich selbst war halt nie besonders gut, was Fabrikjobs betrifft. Ich meine, ich hatte mal einen, aber er hat mir nicht gefallen. And I was never any good at a factory job anyway. I had one, I didn't like it. Dabei haben sie viele ihrer Kollegen schlichtweg überlebt. Ja, und das muss deprimierend für sie sein. Hast du gehört, dass Ari abgestorben ist, die Sängerin des Slits? Das habe ich erst gestern erfahren. Gibt es Leute, die Sie vermissen? Ich vermisse jeden, den ich gekannt habe. Und ich vermisse eine Menge Leute, die nicht mal tot sind und die ich einfach nur nicht mehr sehe. Sie sind weggezogen. Und im Rainbow, meiner Stammkneipe in L.A., haben sie eine Wand mit einer Collage von Leuten, die da früher öfter waren. Du schaust sie dir an und denkst, wow, die habe ich schon 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und du denkst, ob da was passiert ist? Sind die tot oder verheiratet oder zurück zu ihren Eltern gezogen? Und du findest es nie heraus, was verrückt ist. Ist das Rainbow nicht schon so etwas wie Ihr verlängertes Wohnzimmer? Irgendwie schon. Es ist meine lokale Kneipe. Sie liegt direkt um die Ecke von meinem Apartment und ist der beste Club in Los Angeles. Ich war in allen anderen und bei denen ist es so, dass sie dir dein Geld abnehmen und dich dann rausschmeißen. Im Rainbow bekommst du dagegen mehr Respekt. Wenn du ein paar Mal da warst, erinnern sie sich an dich. Und als ich damals nach L.A. gezogen bin, waren die einzigen Leute, die ich kannte, eben die, die im Rainbow gearbeitet haben oder die dahin gingen. Warum haben Sie nie den Führerschein gemacht, den Sie in einer Autofahrerstadt wie Los Angeles doch gut gebrauchen können? Nun, ich bin schon Auto gefahren. Ich hatte nur nie einen Führerschein. Und ich war darin auch nicht besonders gut. Ich habe ständig Unfälle gebaut, was ziemlich teuer war und gefährlich für die anderen Leute auf der Straße. Also entschied ich mich, das aufzugeben. Ich habe auch mal einen Jaguar zu Schrott gefahren. Deshalb ziehe ich es vor, auf der Rückbank zu sitzen und jemand anders fahren zu lassen. Dann kannst du auch so viel trinken, wie du willst. Würde ich Gott fragen, was ich tun sollte, wäre das Erste auf seiner Liste nicht Autofahren. Ich meine, ich bin gut darin, Bass zu spielen, Krach zu machen und zu schreien. Das ist mein Ding. playing the bass and like making a noise and shouting, you know. That's my thing. Und genau das ist es ja auch, was die Fans an ihnen lieben. Schließlich halten sie ihnen seit 35 Jahren die Treue. Diejenigen, die uns lieben, lieben uns wirklich. Wobei Motorhead-Fans aber auch nicht viel mehr mögen. Nur uns gegenüber sind sie sehr loyal. Wie steht es mit den Deutschen? Sind die anders als der Rest der Welt? Die Deutschen haben uns am Leben gehalten. Ohne sie wären wir längst Geschichte. Denn es gab mal eine Phase, wo wir nirgendwo anders spielen konnten. Nicht mal in England, wo wir höchstens für eine Show gebucht wurden, weil sich da scheinbar niemand für uns interessierte. Somit blieben nur Holland, Deutschland und vielleicht noch Belgien. Das war's. Und wir haben uns größtenteils auf Deutschland konzentriert, denn in Holland kann man ja höchstens 3 Konzerte geben und in Belgien auch nicht mehr. Insofern habt ihr uns 3 Jahre lang am Leben gehalten. Also in einer wirklich üblen Phase unserer Karriere, in der wir aus rechtlichen Gründen keine Alben veröffentlichen konnten. Aber wir waren halt immer in Deutschland unterwegs und die Leute sind nach wie vor gekommen, was toll war. Ich weiß nicht, ob den anderen beiden in der Band das auch klar ist, aber mir schon. Wir verdanken Deutschland unser Leben. Weil jede Plattenfirma, bei der sie unter Vertrag waren, sie nach Strich und Faden betrogen hat? Ja. That's all they do to anybody. Ja, das ist alles, was sie tun, mit jedem. Deshalb erwarte ich auch nicht viel von EMI, unserem neuen Label. Die haben schließlich keinen guten Ruf. EMI. Dabei ist es das Label ihrer Lieblingsband, den Beatles. Wen haben sie da favorisiert? Lennon oder McCartney? In the Beatles, Lennon. Lennon, weil er der Sarkastische war und nicht mit den Medien gespielt hat. McCartney war immer derjenige, der Hi sagte und super nett war. Aber später habe ich herausgefunden, dass er mindestens genauso gemein war, nur geschickter. Und John Lennon, was macht ihn zu einer solchen Ikone, wenn man ihn denn so bezeichnen kann? Heutzutage ist jeder eine Ikone. Das ist ein überstrapaziertes Wort. Und wenn die Leute sagen, ich wäre eine Ikone, denke ich immer, ich bin ein kleines religiöses Gemälde aus Russland. Na prima. Insofern vergiss das mit den Ikonen. Es ist einfach so, dass Lennon eine Kraft hatte, die weit über seinen Tod und über seine Musik hinausging. Und die Beatles waren eh mehr als eine Band. Und es war ja auch die Zeit für Veränderungen. Meine Generation hat eine Menge Sachen verändert. Aber beim Wichtigsten haben wir versagt. Diese verfluchten Politiker haben wir nicht verändern können. My generation changed a lot of things. But we failed in the ultimate change. We didn't change the fucking politicians. Sie selbst haben sich geweigert, in die Politik zu wechseln, obwohl man es ihnen angeboten hat. Ich habe auch so schon genug Mist um die Ohren, ohne dass ich mich mit Politikern auseinandersetzen muss. Aber sie haben versucht, mich einzusparen. Die konservative Partei in Wales hat dafür gesorgt, dass ich vor der walisischen Nationalversammlung über Drogen rede. Ich habe zwar zugesagt, aber sie haben nicht bekommen, was sie sich erhofft haben. Sie dachten, ich würde mehr Polizei und mehr Gesetze dagegen fordern. Das habe ich nicht. Ich habe gesagt, ihr solltet es legalisieren, was ihnen nicht wirklich gefallen hat. Das war nicht das, was sie sich von mir erhofft hatten. Das Ende ihrer politischen Karriere? Mehr oder weniger. Lemmy, es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu reden. Thank you. Vielen Dank.